über der Kapuze trug und der ein drohendes, flackerndes Licht ausstrahlte. Jetzt näherte er sich der Brücke. Frodos Augen hingen an ihm fest, unfähig zu blinzeln oder sich abzuwenden. Dies war er doch, gewiss, der Fürst der neuen Reiter, auf den Erdboden zurückgekehrt, um sein Gespensterheer in die Schlacht zu führen. Da, ja, da war er, der bleiche König, dessen kalte Hand mit dem tückischen Messer den Ringträger niedergestreckt hatte. In der alten Wunde regte sich ein pochender Schmerz, und eine Eiseskälte griff Frodo nach dem Herzen. In dieser grauenvollen Erinnerung, die gelähmt war, hielt der Reiter vor der Brücke plötzlich an, und der ganze Heereszug hinter ihm kam zum Stehen. Eine Pause trat ein, Totenstille. Vielleicht war es der Ring, der sich dem Geisterfürsten bemerkbar machte, und für einen Augenblick war er unruhig, spürte die Anwesenheit einer anderen Macht in diesem seinem Tal. Hin und her drehte er den schwarzen Kopf mit der Schreckenskrone, durchkämmte die Schatten mit seinen unsichtbaren Augen. Frodo wartete, starr wie das Kaninchen vor der Schlange, keiner Bewegung fähig. Und während er wartete, spürte er, gebieterischer als je zuvor, den Befehl, den Ring aufzustreifen. Aber so sehr es ihn auch drängte, war er doch jetzt nicht bereit zu gehorchen. Er wusste, dass ihn der Ring nur verraten würde, und dass er, selbst wenn er ihn auf den Finger steckte, nicht die Kraft hätte, es mit dem Morgul-König aufzunehmen, noch nicht. Nichts, das in seinem eigenen Willen lag, so sehr der Schrecken ihn lähmte, kam diesem Befehl nunmehr entgegen. Er spürte nur, wie eine große Kraft von außen auf ihn eindrang. Die Kraft nahm seine Hand, und Frodo konnte, ohne es zu wollen, doch in gespannter Erwartung, als sähe er eine alte Geschichte in weiter Ferne vor Augen, innerlich zuschauen, wie seine Hand Zoll für Zoll zu der Kette hingeschoben wurde, die er um den Hals trug. Dann regte sich sein eigener Wille, und langsam zog er die Hand zurück und ließ sie nach etwas anderem suchen, nach etwas, das verborgen an seiner Brust lag. Kalt und hart schien es ihm, als sich die Hand darum schloss, Galadriels Fiole, die er so lange schon bei sich getragen und bis zu dieser Stunde beinahe vergessen hatte. Als er sie jetzt berührte, wurde für eine Weile jeder Gedanke an den Ring aus seinem Sinn verbannt. Er seufzte und senkte den Kopf. In diesem Augenblick wandte der Geisterkönig sich ab, gab seinem Pferd die Sporen und ritt über die Brücke, und sein ganzes dunkles Heer folgte ihm. Vielleicht hatten die Elbenkapuzen seine unsichtbaren Augen abgewiesen, und der Wille seines kleinen Feindes hatte Verstärkung erhalten und seinen Gedanken beiseite geschoben. Aber er war in Eile, die Stunde hatte geschlagen, und auf Geheiß seines großen Meisters musste er den Westen mit Krieg überziehen. Bald war er um die Biegungen der Straße verschwunden, wie ein Schatten sich unter Schatten auflöst, und hinter ihm her marschierten noch immer die schwarzen Kolonnen über die Brücke. Seit Isildurs Tagen war noch nie ein so großes Heer von diesem Tal ausgezogen. Kein so starkes und so gut gerüstetes hatte je die Anduin-Übergänge angegriffen, und doch war es nur eines und nicht das größte von denen, die Mordor nun ins Feld schickte. Und gleich wurde ihm Angst und Bange um Faramir. Nun bricht der Sturm los, dachte er. Dies riesige Aufgebot von Speeren und Schwertern zieht nach Osgiliath. Wird Faramir rechtzeitig über den Fluss kommen? Er hat es geahnt, aber konnte er die Stunde voraussehen? Und wer kann die Übergänge halten, wenn der König der neuen Reiter selbst kommt? Und andere Heere werden auch noch kommen. Ich bin zu spät dran, alles ist verloren, ich habe zu lange getrödelt, alles vergebens. Selbst wenn ich meinen Auftrag erfülle, niemand wird es mehr erfahren, niemandem werde ich es mehr berichten können, es wird vergebens sein. Von Schwäche übermannt weinte er, und immer noch zog das Heer des Morgul-Fürsten über die Brücke. Dann, aus weiter Ferne, als käme sie aus Erinnerungen ans Auenland, an einen schönen Morgen, als die Sonne durchs Fenster schien und die Türen geöffnet wurden, hörte er Sams Stimme. »Wach auf, Herr Frodo, wach auf!« Hätte die Stimme noch hinzugefügt, »Das Frühstück steht auf dem Tisch«, so hätte es ihn kaum überrascht. Jedenfalls drängte Sam sehr beharrlich. »Wach auf, Herr Frodo! Sie sind fort«, sagte er. Es gab einen dumpfen Knall. Das Tor von Minas Morgul hatte sich geschlossen. Die letzte Reihe der Speere war nicht mehr zu sehen. Der Turm grinste immer noch über das Tal hin, aber das Licht darin schwand. Die ganze Stadt sank in ein stilles Brüten und Dahindämmern. Doch ihre Wachsamkeit war nicht eingeschläfert. »Wach auf, Herr Frodo! Sie sind fort, und wir machen uns besser auch auf die Beine. Da drinnen ist immer noch Leben, irgendwas mit Augen im Kopf. Etwas, das denkt und auch sehen kann, wenn du mich recht verstehst. Und je länger wir an einem Fleck bleiben, desto eher findet es uns. Los, komm, Herr Frodo!« Frodo hob den Kopf, dann stand er auf. Die Verzweiflung hielt an, aber die Schwäche war vergangen. Er brachte sogar ein grimmiges Lächeln zustande, denn nun fühlte er ebenso deutlich, wie er vor einem Moment noch das Gegenteil gefühlt hatte, dass er tun musste, was er tun musste, wenn er konnte. Und dass es überhaupt nicht darauf ankam, ob Faramir, Aragorn, Elrond, Galadriel, Gandalf oder wer auch immer je davon erfahren würden. Er nahm den Wanderstab in die eine Hand und die Fiole in die andere. Als er sah, dass ihm das reine Licht durch die Finger quoll, schob er sie in seine Brusttasche und drückte sie sich ans Herz. Dann kehrte er der Morgulstadt den Rücken, die nun nur noch ein grauer Schimmer hinter einer dunklen Kluft war, und machte sich bereit für den weiteren Aufstieg. Gollum war anscheinend, als das Tor von Minas Morgul aufging, über das Felssims davongekrochen in die Dunkelheit, die dahinter kam, und hatte die Hobbits da, wo sie lagen, ihrem Schicksal überlassen. Jetzt kam er, Zähne klappernd und Finger schnalzend, zurück. »Wie dumm, wie blöde«, fauchte er, »macht schnell! Sie dürfen nicht glauben, Gefahr ist vorüber. Nein, macht schnell!« Sie gaben keine Antwort, folgten ihm aber auf das ansteigende Sims. Auch nach all den schon überstandenen Gefahren war dies kein Stück Weges, das die Hobbits gern gingen. Aber bald hatten sie es hinter sich, und der Pfad führte wieder über einen mäßigeren Hang, wo sich die Bergwand weicher ausbuchtete. Plötzlich ging es durch eine schmale Lücke seitlich in die Felswand hinein. Sie waren an der ersten der Treppen, von denen Gollum gesprochen hatte. Es war fast völlig dunkel, und sie konnten nicht viel weiter als die Hand vor den Augen sehen, aber einige Fuß über sich sahen sie Gollums Augen blass schimmern, als er sich zu ihnen umdrehte. »Vorsicht«, flüsterte er, »Stufen, viele Stufen müssen vorsichtig sein.« Und in der Tat, Vorsicht war geboten. Frodo und Sam fühlten sich zuerst erleichtert, nun zu beiden Seiten eine Wand zu haben. Aber die Treppe war fast so steil wie eine Leiter. Und je höher sie stiegen, desto unangenehmer bewusst wurde ihnen der tiefe schwarze Abgrund, den sie unter sich ließen. Und die Stufen waren schmal, ungleich hoch und oftmals tückisch, ausgetreten und glatt an den Kanten, manche zerbrochen oder abbröckelnd, wenn man den Fuß darauf setzte. Die Hobbits quälten sich hinauf, gingen schließlich dazu über, sich mit den Händen auf den höheren Stufen abzustützen, konnten die schmerzenden Knie kaum mehr zwingen, sich zu beugen und zu strecken, und je weiter sich die Treppe in den nackten Fels hineinbohrte, desto höher erhoben sich die Wände über ihren Köpfen. Endlich, als sie schon glaubten, kein Glied mehr rühren zu können, sahen sie Gollums Augen wieder zu ihnen herabblinken. »Wir sind oben«, flüsterte er. »Erste Treppe ist geschafft. Fixe Hobbits, so hoch zu steigen, sehr fix. Nur noch paar Stufen, und es ist geschafft, jawohl.« Benommen und sehr müde krochen Sam und Frodo hinter Gollum die letzte Stufe hinauf, setzten sich hin und rieben sich die Füße und die Knie. Sie befanden sich nun in einem tiefen, dunklen Hohlweg, der weiter aufwärts zu führen schien, allerdings gelinder ansteigend und ohne Stufen. Gollum gönnte ihnen nur eine kurze Rast. »Kommt noch eine Treppe«, sagte er, »viel längere Treppe, rasten, wenn wir oben sind, auf der nächsten Treppe, nicht jetzt!« Sam stöhnte. »Noch länger, hast du gesagt?« »Jawohl, länger«, sagte Gollum, »aber nicht so schwierig. Hobbits haben die gerade Treppe erstiegen. Nun kommt die Gefundene.« »Und dann?« sagte Sam. »Werden wir sehen«, sagte Gollum leise. »Jawohl, werden wir sehen.« »Sagtest du nicht, da käme ein Tunnel?« sagte Sam. »Kommt da nicht ein Tunnel oder irgendwas, wo man durch muss?« »Oh ja, ein Tunnel«, sagte Gollum. »Aber Hobbits können sich ausruhen, bevor sie es da versuchen. Wenn sie da durchkommen, sind sie beinahe oben, beinahe ganz oben, wenn sie durchkommen. Oh ja.« Frodo bibberte. Beim Aufstieg war er ins Schwitzen gekommen, aber nun war ihm kalt und klamm, und von den unsichtbaren Höhen über ihnen wehte ein kühler Luftzug durch die dunkle Spalte. Er stand auf und schüttelte sich. »Los, weiter«, sagte er, »das hier ist kein Platz zum Aufstehen weit hinzuziehen«, und immer kam ihnen der kalte Luftstrom entgegen, der sich allmählich zu einem beißenden Wind steigerte. Die Berge schienen sie mit ihrem tödlichen Atem schrecken, sie von den Geheimnissen auf den Höhen fernhalten oder sie in die dunklen Tiefen hinter ihnen davonblasen zu wollen. Dass sie ans Ende gelangt waren, merkten sie nur daran, dass sie zur Rechten auf einmal keine Wand mehr spürten. Sehen konnten sie sehr wenig. Große, formlose, schwarze Massen und dunkelgraue Schatten ragten ringsum vor ihnen auf. Aber hin und wieder flackerte unter den niedrigen Wolken ein stumpfrotes Licht auf. Und dann erkannten sie sekundenlang hohe Gipfel auf allen Seiten, wie Säulen, die ein riesiges, durchhängendes Dach stützten. Sie mussten viele hundert Fuß hochgestiegen sein, und standen nun auf einer breiten Felsplatte. Links von ihnen war eine Steilwand und rechts ein Abgrund. Gollum, der voranging, hielt sich dicht an die Felswand. Einstweilen ging es nicht mehr bergauf, aber der Boden war nun holpriger und im Dunkeln gefährlich. Herabgestürzte Felsbrocken jeder Größe lagen im Weg. Nur langsam und bedächtig kamen sie voran. Weder Frodo noch Sam wussten mehr, wie viele Stunden es her war, dass sie das Morgultal betreten hatten. Die Nacht schien kein Ende zu nehmen. Schließlich standen sie wieder vor einer Wand, und wieder ging es eine Treppe hinauf. Wieder machten sie kurz Halt, und wieder machten sie sich an den Aufstieg. Es wurde ein langes, mühsames Stück Weg, aber diese Treppe führte nicht ins Innere des Berges hinein. Die riesige Felswand neigte sich hier zurück, und der Weg schlängelte sich über sie hinweg. An einer Stelle kroch er seitwärts bis an den Rand des dunklen Abgrunds, und als Frodo hinabschaute, lag unter ihm, wie eine tiefe Grube, die Schlucht am oberen Ende des Morgultals. In der Tiefe schimmerte wie eine Kette von Glühwürmchen die Geisterstraße, die von der toten Stadt zum namenlosen Pass heraufführte. Hastig wandte er sich ab. Immer weiter und immer höher schlich und schlängelte sich die Treppe, bis sie endlich, nach einer letzten kurzen und geraden Flucht, wieder ebenes Gelände erreichte. Von der Hauptpassstraße in der tiefen Schlucht war der Pfad abgewichen und nahm nun seinen eigenen Verlauf auf dem gefährlichen Grund einer Rinne zwischen den höheren Regionen des Ethelduath. Undeutlich konnten die Hobbits hohe Pfeiler und gezackte Felszinnen zu beiden Seiten erkennen, und dazwischen tiefe Risse und Spalten, schwärzer als die Nacht, wo längst vergessene Winter den sonnenfernen Stein zernagt und zerbissen hatten. Und das rote Licht am Himmel schien stärker zu werden. Doch sie konnten nicht sagen, ob auch in dieser Schattenwüste etwas wie ein Morgen anbrach, oder ob sie nur den Widerschein irgendeiner großen Gewalttat sahen, mit der Sauron hinter den Bergen die Gorgoroth-Ebene quälte. Immer noch weit voraus und hoch über ihnen sah Frodo, als er aufblickte, den Scheitelpunkt, wie er erriet, dieses beschwerlichen Weges. Gegen das stumpfe Rot am östlichen Himmel hob sich in der obersten Kammlinie eine schmale, tief eingekerbte Spalte zwischen zwei schwarzen Felsschultern ab. Und auf jeder der beiden Schultern stand ein steinernes Horn. Er blieb stehen und schaute genauer hin. Das Horn auf der linken Seite war hoch und schlank, und darin brannte ein rotes Licht. Oder aber das rote Licht aus dem Land dahinter schien durch ein Loch. Nun sah er, das Horn war ein schwarzer Turm, der über dem äußeren Pass aufragte. Er stieß Sams Arm an und zeigte hin. »Gefällt mir gar nicht, wie das aussieht«, sagte Sam. »Dein angeblich geheimer Weg ist also bewacht«, knurrte er Gollum an, »wie du vermutlich die ganze Zeit gewusst hast.« »Alle Wege sind bewacht, jawohl«, sagte Gollum, »klar sind sie. Aber auf irgendeinem müssen Hobbits es versuchen. Dieser ist vielleicht am wenigsten bewacht. Sind alle mit in die große Schlacht gezogen? Vielleicht.« »Vielleicht«, brummte Sam. »Na, anscheinend ist es ja noch ein ganzes Stück weit. Und ein langer Anstieg bis dahin. Und dann kommt noch dieser Tunnel. Ich finde, du solltest dich jetzt ausruhen, Herr Frodo. Ich weiß nicht, welche Tages- oder Nachtzeit wir haben. Aber wir sind jetzt Stunden und Stunden gelaufen.« »Ja, wir müssen uns ausruhen«, sagte Frodo. »Suchen wir uns ein windgeschütztes Plätzchen, wo wir wieder etwas Kraft schöpfen können, für die letzten Schritte ins Ziel.« Denn so war ihm zumute. Die Schrecken des Landes hinter den Bergen und die Tat, die dort zu verrichten war, schienen zu weit in der Ferne zu liegen, als dass sie ihn jetzt schon beschäftigen durften. All sein Sinnen war nur noch darauf gerichtet, durch diesen undurchdringlichen Wall mit seiner Bewachung hindurch oder drüber wegzukommen. Wenn er dies Ding der Unmöglichkeit einmal hinter sich hätte, würde auch sein Auftrag irgendwie erledigt werden. So jedenfalls schien es ihm in dieser dunklen Stunde der Müdigkeit, als sie sich noch immer durch die steinernen Schatten zum Kirith Ungol hinaufschleppten. Bald zwischen zwei großen Felspfeilern ließen sie sich nieder. Frodo und Sam ein Stück weit drinnen, Gollum nahe bei der Öffnung. Dort nahmen die Hobbits, wie sie dachten, die letzte Mahlzeit ein, bevor sie ins namenlose Land hinabstiegen. Vielleicht ihre letzte gemeinsame Mahlzeit. Sie aßen etwas von dem Proviant aus Gondor und etwas von dem elbischen Reisebrot, und sie tranken ein wenig, eben genug, um sich die trockenen Münder zu befeuchten, denn mit dem Wasser gingen sie sparsam um. »Ich frage mich, wo wir wieder Wasser finden werden«, sagte Sam. »Aber ich nehme an, auch drüben müssen die Leute trinken. Orks trinken doch auch, oder?« »Ja, das tun sie«, sagte Frodo. »Aber davon wollen wir nicht reden. Was die trinken, ist nichts für uns.« »Umso wichtiger, dass wir unsere Flaschen füllen«, sagte Sam. »Aber hier oben gibt es kein Wasser. Nirgendwo habe ich etwas rieseln oder tröpfeln gehört. Und Faramir hat ja auch gesagt, im Morgul sollen wir kein Wasser trinken.« »Kein Wasser, das aus dem Imlad Morgul ausfließt«, so hat er gesagt. »Wir sind jetzt nicht in dem Tal, und wenn wir hier eine Quelle fänden, würde sie dort hinein und nicht herausfließen.« »Ich würde ihr nicht trauen«, sagte Sam, »es sei denn, ich wäre am Verdursten. Man spürt doch irgendwie, was für eine üble Gegend das hier ist.« Er schnupperte. »Und was für ein Geruch! Merkst du's? Ein ganz komischer Geruch, so muffig. Gefällt mir gar nicht.« »Mir gefällt hier auch gar nichts«, sagte Frodo. »Stock und Stein und Stumpf und Stiel, Erde, Luft, Wasser, alles ist anscheinend verflucht.« »Aber das ist nun mal unser Weg.« »Ja, so ist es«, sagte Sam. »Und wir wären wohl auch nicht hier, hätten wir mehr darüber gewusst, bevor wir aufbrachen. Aber ich glaube, so geht es oft zu. Die kühnen Taten in den alten Liedern und Geschichten, Herr Frodo. Abenteuer, wie ich das früher genannt habe. Ich dachte immer, das wäre etwas, auf das diese wackeren Burschen in den Geschichten ausgehen und wonach sie suchen, weil sie es sich wünschen, weil es so aufregend ist und weil das Leben sonst ein bisschen fad ist, sowas wie ein Spiel, könnte man sagen. Aber so ist das nicht in den Geschichten, auf die es wirklich ankommt oder die sich im Gedächtnis halten. Meistens sind die Leute einfach da hineingeschlittert. Es war nun mal ihr Weg, wie du sagst. Aber ich nehme an, sie hatten noch Gelegenheit genug, wie wir auch, kehrt zu machen. Nur Haben Sie es nicht getan? Und hätten Sie es getan, dann wüssten wir es nicht, denn dann hätte man Sie vergessen. Wir hören nur von denen, die weitergegangen sind. Und nicht immer zu einem guten Ende, wohlgemerkt. Wenigstens nicht zu einem, das Leute, die in einer Geschichte drinstecken und nicht bloß davon hören, ein gutes Ende nennen. Du weißt schon, heimkehren und finden, dass alles zwar in Ordnung, aber nicht mehr dasselbe ist, wie der alte Herr Bilbo. Aber das sind nicht immer die besten Geschichten zum Anhören, obwohl es womöglich die besten sind, in die man hineingeraten kann. Ich möchte mal wissen, in was für einer Art Geschichte wir drinstecken. Das frage ich mich auch, sagte Frodo. Und ich weiß es nicht. Aber so ist das mit einer wirklichen Geschichte. Denk an irgendeine, die du magst. Du weißt vielleicht oder ahnst wenigstens, was für eine Geschichte es ist, ob mit glücklichem oder traurigem Ausgang. Aber die Leute in der Geschichte wissen das nicht. Und man will ja auch nicht, dass sie es wüssten. Nein, Chef, natürlich nicht. Wer denn zum Beispiel, der hat nie gedacht, dass er den Silmaril aus der Eisenkrone in Thangorodrim wirklich holen könnte. Und ist doch hingegangen. Und das war ein noch üblerer Ort und eine noch ärgere Gefahr als bei uns hier. Das ist natürlich eine lange Geschichte und geht vom glücklichen Ende weiter, in den Kummer und auch darüber hinaus. Und mit dem Silmaril ging es weiter, bis er an Earendil kam. Und, ach ja, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Du hast doch etwas von seinem Licht in dem Sternenglas, das Frau Galadriel dir geschenkt hat. Ja, wenn man es recht bedenkt, sind wir immer noch in derselben Geschichte. Sie geht weiter. Nehmen denn die großen Geschichten niemals ein Ende? Nein, als Geschichten nehmen sie kein Ende, sagte Frodo. Aber die Leute in den Geschichten kommen und gehen, wenn ihr Kapitel zu Ende ist. Unser Kapitel ist auch irgendwann zu Ende, später oder früher. Noch ein bisschen erholen und schlafen, sagte Sam. Er lachte grimmig. Und genau so meine ich's, Herr Frodo. Ganz gewöhnliche Dinge. Ruhe und Schlaf und morgens erwachen, um im Garten an die Arbeit zu gehen. Tut mir leid, das ist alles, was ich mir die ganze Zeit wünsche. Alle diese großen Pläne der Mächtigen sind nichts für einen wie mich. Trotzdem wüsste ich gern, ob wir jemals in die Lieder und Geschichten hineinkommen werden. Klar, in einer Geschichte sind wir schon drin, aber ich meine, in Worte gefasst, du weißt schon, so dass man es sich Jahre über Jahre später am Herdfeuer erzählt oder aus einem dicken Buch mit roten und schwarzen Lettern vorgelesen hört, wo die Leute dann sagen, nun erzähl uns doch mal die Sache von Frodo und dem Ring. Und die Kinder sagen, klar, das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Frodo, der war vielleicht tapfer, nicht Papa? Ja, mein Junge, der berühmteste aller Hobbits. Und das will viel heißen. Das will viel mehr heißen, als es heißt, sagte Frodo und musste lachen, laut und herzhaft lachen. Ein solches Geräusch hatte man an diesen Orten nicht mehr gehört, seit Sauron in Mittelerde war. Sam kam es plötzlich so vor, als ob selbst die Steine aufhorchten und die hohen Felsen sich lauschend über sie neigten. Aber Frodo kümmerte sich nicht darum. Er lachte noch immer. Sam, sagte er, wenn ich dir zuhöre, finde ich alles so lustig, als ob die Geschichte schon geschrieben wäre. Aber du hast einen der Hauptpersonen weggelassen. Samwise, den Unerschrockenen. Papa, ich will noch mehr über Sam hören. Warum haben Sie nicht mehr von seinen Sprüchen aufgeschrieben? Die mag ich, da muss ich lachen. Ohne Sam wäre Frodo ja nicht weit gekommen, nicht, Papa? Ach, nun mach du dich nicht drüber lustig, Herr Frodo, sagte Sam. Ich habe es ernst gemeint. So hab ich's auch gemeint, sagte Frodo. Und so meine ich's immer noch. Du und ich, Sam, wir sitzen immer noch fest in den schlimmsten Kapiteln unserer Geschichte. Und es ist nur allzu wahrscheinlich, dass mancher Junge an dieser Stelle sagen wird, klapp das Buch zu, Papa, davon wollen wir nichts mehr hören. Vielleicht, sagte Sam, aber ich wäre es nicht, der das sagen würde. Was geschehen und vergangen ist, daraus wird etwas ganz anderes, wenn man es sich als Stück von einer großen Geschichte erzählt. Ja, sogar Gollum könnte sich in einer Geschichte gut machen, besser jedenfalls, als wenn man ihn um sich hat. Und er hat früher selbst gern Geschichten gehört, wenn man ihm glauben kann. Ich frage mich nur, ob er sich für den Helden oder für den Schurken hält. »Gollum«, rief er, »würdest du gerne der Held in...« »Na, wo steckt er denn nun wieder?« Von Gollum war nichts zu sehen, weder an der Öffnung ihres Unterschlupfs noch in der schattenhaften Umgebung. Wie gewöhnlich hatte er von ihren Essensvorräten nichts haben wollen, aber einen Schluck Wasser hatte er angenommen und sich dann, wie es schien, schlafen gelegt. Sie hatten angenommen, dass die Jagd nach irgendetwas für ihn Genießbarem wenigstens einer der Gründe gewesen sein musste, warum er am vorigen Tag so lange fortgeblieben war. Und nun hatte er sich, während sie redeten, anscheinend wieder davongeschlichen. Zu welchem Zweck aber diesmal? »Das passt mir gar nicht, dass er verschwindet, ohne ein Wort zu sagen. Und schon gar nicht jetzt«, sagte Sam. »Nach Essbarem kann er doch hier oben nicht suchen, wenn es nicht irgendeine Art Stein gibt, die ihm schmeckt. Nicht mal Moos wächst hier.« »Es hat keinen Sinn, sich jetzt über ihn aufzuregen«, sagte Frodo. »Ohne ihn wären wir nie auch nur in Sichtweite des Passes gekommen. Also müssen wir ihn so nehmen, wie er ist. Wenn er falsch ist, ist er eben falsch.« »Trotzdem, ich würde ihn lieber im Auge behalten«, sagte Sam. »Umso mehr, wenn es doch sein kann, dass er etwas im Schilde führt.« »Erinnerst du dich, dass er nie sagen wollte, ob dieser Pass bewacht ist oder nicht? Und nun sehen wir einen Turm dort. Und der kann verlassen sein, oder auch nicht. Meinst du nicht, er könnte jetzt hingehen und die holen, Orks oder was immer das für welche sind?« »Nein, glaube ich nicht«, sagte Frodo. »Selbst wenn er etwas im Schilde führt, und ich nehme an, das ist gar nicht unwahrscheinlich, dann glaube ich doch nicht, dass er das tun wird, die Orks holen oder irgendwelche anderen Knechte des Feindes. Warum hätte er damit bis jetzt warten sollen und sich all die Mühe machen, uns hier heraufzubringen, so nah an dem Land, das er fürchtet? An die Orks hätte er uns schon etliche Male verraten können, seit wir ihn getroffen haben. Nein, wenn er etwas vorhat, dann ist es eine ganz persönliche kleine Gemeinheit, von der er denkt, dass nur er allein drüber Bescheid weiß.« »Ich glaube, du hast recht, Herr Frodo«, sagte Sam, »aber sehr beruhigend finde ich das nicht. Ich mache mir nichts vor, mich würde er gewiss mit Kusshand den Orks ausliefern. Aber ich habe seinen Schatz vergessen.« »Nein, ich glaube, es geht ihm schon die ganze Zeit nur darum, um den Schatz für den armen Smergol. Das ist der einzige Gedanke hinter all seinen Plänen, wenn er welche hat. Aber was es ihm dabei nützen soll, uns hier heraufzubringen, das geht über meinen Verstand.« »Über seinen höchstwahrscheinlich auch«, sagte Frodo. »Und ich glaube nicht, dass er einen bestimmten Plan in seinem wirren Kopf hat. Ich glaube, zum einen versucht er tatsächlich, den Schatz vor dem Feind zu bewahren, solange er kann. Denn auch für ihn wäre es die endgültige Katastrophe, wenn der Feind das Ding bekäme. Und zum anderen wartet er vielleicht nur ab und lauert auf seine Gelegenheit.« »Ja, der Schleicher und der Stinker, wie ich schon gesagt habe«, sagte Sam. »Aber je näher wir dem Feindesland kommen, desto mehr werden Schleicher und Stinker eins. Ich sag dir, wenn wir je zu dem Pass kommen, lässt er uns das kostbare Ding bestimmt nicht über die Grenze bringen, ohne irgendwelchen Ärger zu machen.« »Wir sind noch nicht da«, sagte Frodo. »Nein, aber bis wir da sind, halten wir die Augen besser offen. Wenn er uns schlafend erwischt, behält der Stinker sehr schnell die Oberhand.« »Nicht, dass es was schaden könnte, wenn du jetzt ein Nickerchen hältst, Jeff. Kann nicht schaden, wenn du dicht bei mir liegst. Ich wäre heilfroh, wenn du ein bisschen schlafen könntest. Ich halte Wache, und wenn du ganz nah bei mir bist und ich den Arm um dich lege, dann kann niemand kommen und an dir herumfummeln, ohne dass dein Sam es merkt.« »Schlafen«, sagte Frodo und seufzte wie einer, der in der Wüste eine kühle, grüne Landschaft zu sehen glaubt. »Ja, sogar hier könnte ich schlafen.« »Dann schlafe, Herr Frodo. Leg den Kopf in meinen Schoß.« Sie Stunden später, als er den Pfad entlang huschend und krabbelnd aus der Dämmerung vor ihnen wiederkehrte. Sam saß an den Felsen gelehnt, sein Kopf hing zur Seite und sein Atem ging schwer. Frodo lag mit dem Kopf in Sams Schoß, tief im Schlaf versunken. Auf seiner weißen Stirn lag eine von Sams braunen Händen und die andere ruhte leicht auf seiner Schulter. In ihren Gesichtern stand Friede. Gollum betrachtete sie, Ein seltsamer Ausdruck zog über sein ausgemergeltes Gesicht. Das Flackern schwand aus seinen Augen, und sie wurden trüb und grau, alt und müde. Ein schmerzender Krampf schien ihn zu quälen. Er drehte sich um und schaute zum Pfad zurück, schüttelte heftig den Kopf, wie in einem inneren Zwiespalt. Dann trat er wieder zu den Hobbits, streckte eine zitternde Hand aus und berührte Frodo sehr behutsam am Knie, fast so, als wollte er ihn streicheln. Hätte einer der Schläfer ihn so gesehen, so hätte er sekundenlang glauben können, einen alten, ausgelaugten Hobbit vor sich zu haben, eingeschrumpft unter der Last der Jahre, die er weit über seine Zeit hinaus hatte tragen müssen. Fern von den Freunden und Verwandten, von den Wiesen und Bächen seiner Jugend. Eine uralte, halb verhungerte, erbarmenswerte Kreatur. Aber bei dieser Berührung zuckte Frodo zusammen und schrie im Schlaf leise auf, und sofort war Sam hellwach. Das erste, was er sah, war Gollum, der an Frodo herumfummelte, wie er dachte. »Hey, du!« fuhr er ihn an. »Was machst du da?« »Nichts, nichts«, sagte Gollum leise. »Liebes Herrchen«,